Den Mitarbeitern wurde jahrelang gesagt, so von wegen Börsengang, da profitiert ihr von. Und ich habe immer gesagt, ich kaufe keine Aktien, ich hätte gern Weihnachtsgeld und vermögenswirksame Leistung. Nee, nee, das geht über. Also ich will's Cash, ja. Also ich will nicht irgendwie investieren und die Firma reich machen und dann hoffen, dass das alles gut geht. Und da habe ich mir immer den Unmut gemacht. Aber wenn man jetzt eben Petra Roth auf ihrem Wahlkampf da hat reden hören und über die Firma und die Firma ist im Ranking Platz 2 von den Callcenters und eben den Aufbau gerade. Wir haben viel in die neuen Bundesländer telefoniert und mich hat es auch erschreckt, dass jeden zweiten, den ich in Faber glückslos aufs Ohr drücken wollte, arbeitslos ist. Und die Firma hat einen Standort in Chemnitz, Berlin. Und ich meine, für Petra Roth war das natürlich optimal zu sagen, wir bieten Alleinerziehende, die Arbeitszeiten sind genial, wir haben jetzt so und so viele neue Mitarbeiter eingestellt. Und das sind ja erstmal faktische Zahlen, die erstmal Leute von der Arbeitslosigkeit rausholen. Also ich komme direkt von der Sozialhilfe, um es mal so deutlich zu sagen. Und für mich war es um 10 Ecken irgendwie da rauszukommen. Ja. Und man kann das sicherlich auf der einen Seite anprangern, ja. Aber auf der anderen Seite hat es eben auch Nutzen getragen. Und das darf man nicht vergessen, weil sonst würden wahrscheinlich nicht so viele, wenn es mehr Alternativen gäbe, eben auch in diesen Bereichen und unter diesen Bedingungen auch arbeiten. Und die Politik stellt es eben ganz anders dar. Ja. Nochmal auf deine Frage, das würde ja tatsächlich voraussetzen, die Frage so zu stellen, wie könnten die Menschen untereinander so kommunizieren, dass sie wirklich nachher schlauer sind und dümmer. Und das fängt aber schon meiner Meinung nach bei kleinen Sachen an, wo man sich, ich meine, es gibt beim Castortransport gab es im Grunde das linke Callcenter in gewissem Sinn, wo man ja auch diese Fähigkeit jetzt benutzt, um tatsächlich zu einer gemeinsamen Handlung zu kommen. Oder das Seattle hat natürlich auch nicht geklappt, oder da dieses Antifa-Telefon. Das sind ja alles Ansätze, wo man sich bemüht, jetzt mal die Sache so in die Hand zu kriegen, dass man nachher weiß, was man machen soll. Also wohin gehe ich dann zu dem Treffen und so weiter, und wo ist der Castor-Rat und wo stehen die Bullen und so weiter. Das sind ja für mich Ansätze, natürlich nur ganz geringe. Denn in Wirklichkeit müsste es selbstverständlich so sein, wie zum Beispiel das Gute vom Internet benutzt werden könnte. Also etwa so Bücher.de und Amazon.de, da hat man ja einen gewissen Nutzen, den man sehr schnell daheim nachschlagen kann. Nur grauenhaften Unsinn, wenn man mitkriegt, welche andere Leute das Buch auch gut gefunden haben, und so, wovon man gar nichts hat. Beim Buchhändler hat man früher, wenn man Glück hatte, manchmal erfahren, was drinsteckt. Also da sieht man, wie das an sich Gute natürlich ganz in kurzer Zeit zur Irreführung führt und zu einer Art von Scheinwissen. Oder wie Bücherbestenliste und all der Mist. Also das wäre die Fragestellung. Und was ihr vorher gesagt habt, keine Partei oder so im altoleninischen Sinn, verstehe ich schon. Aber es muss auf jeden Fall einen Kristallisationspunkt geben, wo solche Fragen gestellt werden und möglichst viele Menschen animiert werden, sich daran zu beteiligen, wie könnte Kommunikation anders sein. Im selben Augenblick wird ja dieses Gezwungene und dieses sich verstellen müsse am Telefon mehr oder weniger wegfallen, wenn man tatsächlich dem anderen was sagt, wovon er was hat. Ich meine, bei dem Los weißt du ja schon, dass es zum Einlegen bestimmt ist. Ja. Das liegt im Wesen der Lotterie. Ganz kurz eine Frage. Also ich habe das anscheinend überhaupt noch nicht gar nicht richtig verstanden, was diese Callcenter machen. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt den Inbound und den Outbound. Also ich spreche jetzt nur von der Firma, weil da weiß ich es. Inbound sind die, da kommen die Anrufe rein bei Galas. Also wenn, was weiß ich, irgendwie eine Glücksshow ist und die kriegen eine Hotline-Nummer, unter der sie anrufen können. Die gehen in so Callcenters rein. Wenn sie irgendwelche richtigen Anrufe oder Quelleversicherung, wenn Kunden Frage haben, gibt es auch. Ja, also wenn du das da ist jetzt, das eine. Moment, und mal zwischen dich. Wenn du da jetzt arbeitest, kann dir das dann passieren, dass du einen Tag für Quelle da sitzt und einen anderen Tag für Kauf ich hab's in meinem Herzen und den dritten Tag. Ich habe es an einem Tag geschafft, als Petra Huber, als Sabine Roth, als Tanja Scholz für Telekom Sachsen-Anhalt-Brandenburg.